Opa. Opa, ein Popa. Ich bin lieber ein Popa, denn ein Opa. Was ist denn ein Popa? Kennst du keinen Popa? Ach, ein Popa, ja. Auf dem Popa geht's los. Auf dem Mofa. Auf dem Mofa, ja. Operation. So. Am besten. Die beste Haltung ist die nächste. Ich, für mich ist es eigentlich gut. Ja. Den kann man nicht verfeuern. Achso, ja. Als du ein Kissen hast, das wird hart. Hart ist besser. Ja, weil das ist so schon hart. Achso, Kissen. Ich lasse ihn dir. Ich lasse ihn dir. Ich könnte hier die Decke besorgen. Wofür? Es muss hart sein. Ja, damit er Stütze hat. Was? Wie wenn's hart ist? Das ist mir jetzt wurscht, ob du das glaubst. Ja. Also hör mal. Geht. Willst du mir jetzt sagen, wie es mir gut geht? Ich frage ja, ob es weh, wenn es hart ist. Also hör mal. Sitzt du ruhig weich, aber lass mich in Ruhe. Oh. Jetzt weißt du, warum ich sabbatiere nächstes Jahr. Schon dabei geht's nicht. Ich lasse einen nicht sitzen einfach. Ich lasse dich sitzen. Du bist heute gnädig. So, seid ihr, sind wir fertig? Sind noch welche? Kommt noch wer? Dann warten wir noch. Muss ich alles wiederholen? Fertig? So, auf zur zweiten Runde. Nochmal grüß Gott. Dazugestoßenen heißt das, ne? Warum heißt es eigentlich dazugestoßen? Ist beim Anstoßen so, beim Fest, dann kommen die dazugestoßenen. So. Du hältst mal die Klappe hier jetzt. Immer dieser Platz, die quasseln ständig, die da sitzen. Halt den Mund. Gott, oh Gott. Ich sabbatiere. Durch solche Frauen, das könnt ihr euch bedanken bei den Damen. Vielen Dank. Ja. Immer diese Fronttiere, die machen mich fertig. Die hören nicht auf zu labern, guck sie an. Schön, wenn du wärst mit so einer verheiratet. Nee, lieber nicht. Du siehst aus wie er da. Mit grauen Koteletten. Das ist das Grauen. Ich habe ihn mal frisch gekannt. Aber sie ist schuld. Aber sie schaut frisch aus. Sie sieht frisch aus und er hat graue Koteletten. Kotzlecken. So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir. Wer fängt an? Wer hat Ich fange an. Ich habe das schon angefangen. Ich mache schon hier vorne fertig. Ich arbeite nicht langsam nach hinten. Ja. Ja, hat einer, ist einer frisch hier? Fragen? Irgendeine Frage? Ne? Einfach nur so da. Einfach mal gucken, was der Junge so macht. Wa? Das kenne ich. Checken wir mal, gucken, was der tut. Na gut. Ich check euch jetzt auch mal. Check ich. Gut. Ja, irgendwer hat... Hat irgendeiner ein Problem? In der Pause abgearbeitet. Hunger in der Pause verflogen. Na gut. So, weiter geht's. Bochum? Nee, wo warst du her? Düsseldorf. Das wird doch Zeit, ne? Was? Dass ihr es jetzt langsam mal merkt. Ich finde Bochum besser. Ja, ist ja okay. Bei Bochum haben sie den schönsten Spruch. Was denn? Woanders ist auch scheiße. Geil. Wer in Bochum leben kann, der hat es geschafft. Das war übrigens der Anschluss, warum der Tommy heute nicht mehr mitgekommen ist, weil du bist ja so negativ. Wer? Ja, du! Dein Sohn? Nein, nicht mein Sohn. Mein Sohn, der fliegt ja hier in München fast immer raus. Das war mir zu gefährlich. Ja. Also den letzten wollte ich mir jetzt nicht vermiesen. Den letzten? Talk. Ach so. Ich bin ja dann immer unter Strom, wenn der da seinen Spökes macht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ist auch vernünftig. Ja. Außerdem wäre er auch nicht mitgekommen, hat wichtigere Dinge zu tun. Ich hoffe, der hat was Besseres zu tun. Ja. Ja, ich auch. Ich hätte auch was Besseres zu tun. Ja, siehste. Na, siehste. Na gut. So, jetzt Beschwerden von da. Ich bin zu negativ wieder. Ich habe das ja nicht gesagt. Hast du gerade gesagt? Der Thomas hat das doch gesagt. Doch scheißegal. Du hast es wiederholt. Das ist schlimm. Das ist toll, toll. Ja. Bin ich wieder das schuld. Sind die Schlimmsten. Die das, ja. Der hat gesagt, so Denunzianten, der hat das gesagt. Furchtbar. Mach gleich, alle schießen an die Wand. Denunzianten an die Wand. Ja, egal. Der schlimmste Lumpenhund im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Oder nicht? Alle Whistleblower, alle in die Pfeife rauchen. Alle Whistleblower. Heute nennt man es ja Whistleblower. Oh, netteres Wort. Ne? Die pfeifen die. Gut, NSA. Ich unterhalte mich alleine, wenn keiner Frage hat. Bin ich nicht schlecht drin. Mache ich ja sonst auch immer. Irgendeine Schwangerschaftsfrage? Nee, ich bin erfahren. Im Schwangerschaftsfall? Nein, danach, was dabei rauskommt. Ich bin ein guter Wickler. Das zieht bei allen Frauen. Was? Das Wickeln brauchst du im Alter dann auch nicht. Für die Enkel. Ja, mich selbst wickeln möchte ich jetzt nicht. Ich besuche die Kontinente, bin aber nicht so gerne in Kontinent. Warum heißt das eigentlich Inkontinent? Weil die Pfützen immer wie Kontinente aussehen? Kontinuum? So, jetzt sind wir vollzählig. Tja. Eingelaufen. Gut. Ja, irgendwas. Wir haben ja keine Themen mehr, das ist schlimm. Früher gab es immer Themen. Da gab es immer Sexualität und Erleuchtung. Ja. Wir können ja einfach was in die Luft werfen. Spiritualität und Sex. Das war immer, das Haus war immer super voll, wenn das Thema da war. Das stimmt. Puna 1 auch. In Puna 1 auch. Das füllt alles. Komm, sprich aus. Denk es weiter. Gut. Ja, ihr seid doch. Hat einer das neue Buch gelesen? Ja, in der Pause. Darum habt ihr keine Fragen mehr. Oder? Punkt. Semikolon hätte ich machen sollen. Ja, das ist genau. Ja, du bist meine letzte Rettung über da hinten. Heute auch nichts mehr? Gestern war dein Gewicht gelegt, dass du siehst. Denn was? Deine Aura. Meine Aura? Ja. Au, au, au, Aura! Das ist meine Aura. Meine Aura. Pur. Hast du Ahnung von Aura? Aurosoma. Das ist teuer. Soma hat wieder mit. Das hat was zu tun. Somatik. Ja, man ist. Ist irgendwo komisch. Bevor Oma kommt, Soma. Bist du Soma? So. Immer mal nichts. Zukunft deines Kindes oder so. Ja. Mich würde eine Frage interessieren. Du hast vorher gemeint, es ist sowieso alles scheiße, da kommen wir nie raus. Es gibt da Menschen, die sagen, es ist gar nicht scheiße, weil ich bin da sehr gläubig, ganz fest überzeugt und Jesus und Gott rettet mich und ich bin dann im Paradies und das ist so eine inbrünstige Überzeugung. Das ist mit dem Argument, kommt, naja, da genau das, was du sagst, man hat ja so alle möglichen Tiefs und die und die und wieder. Was sagst du diesen Menschen? Wie soll man das? Nein, denen sage ich ständig, ich soll mal das Thomas-Evangelium lesen. Aha, da steht drin, die Welt wird immer Krieg sein, der Vater wird den Sohn erschlagen, der Schwester die Schwester, es wird immer schlecht sein. Du wirst also das Gleiche, was ich eigentlich immer sage, es bleibt scheiße. Das hat Christus dann gesagt, als er von Jesus zum Christus geworden ist. Dann Christus. Ja, aber das ist doch Jesus gewesen, das war doch nicht Christus. Die letzten paar Wochen war er geläutert. Weil da hat er gemerkt, da hinten bei den Toten ist auch nichts los. Vorne geht es immer weiter. Das ist doch wieder Auferstehung. Du kommst aus dem nicht raus, was du bist. Du stehst okay. Immer wieder auf und du kommst immer wieder als neuer. Irgend oder Alter, immer das Gleiche oder Ähnliche und kein Entkommen, dass es eben das Nächste ist. Aber die Überzeugung ist nicht zu erschüttern. Will ich auch gar nicht, lass ihn doch. Ich habe schüttere Haare schon, das reicht mir. Warum soll ich dann noch die Gläubigen erschüttern? Der möchte dich missionieren. Wer? Wollte letztes Mal in Berlin, in der Wilmersdorfer Straße, kam auch einer an. Sagt, ich kann dich retten, ins Paradies. Ich sage, und du? Ja, ich bin schon gerettet, ja, sind wir ja schon da. Da wusste er nicht mehr. Das ist nicht schön. Meine letzte Frage, wie würdest du dann diesen Glückszustand dieser Menschen, die sich gerettet haben, wie würdest du denn kommentieren oder was meinst du? Warte, ich würde nur sagen, warte, noch ein Weilchen. Dann kommt die Depression noch wieder zu dir. Ja, es ist noch keiner dran hängen geblieben. Das ist wie so ein Drogenabhängiger, der irgendwann mal wach wird und wieder einen Hangover hat. Der ist genauso im kalten Affen gelandet wie alle vorher. Nee, es ist, desto schöner ist, du musst dafür bezahlen irgendwann. Du kriegst, also die Linie zwischen Pleasure and Pain ist sehr dünn. Also du genauso viel Freude, genauso viel das Gegenteil ist da. Du musst, du kriegst nichts umsonst. Du zahlst dafür. Inwiefern bezahlt der dann dafür? Ja. Vielleicht nicht aus in diesem Zustand heraus. Aus dem Indischen würde ich sagen, im nächsten Leben wird er dann wieder ein. Könnte man ja sagen. Einer hat ein Leben Glück, am nächsten dann wieder Pech gehabt. Ich habe keine Ahnung. Meine Güte, was ist das für eine Frage? Oh. Er nimmt das immer so persönlich. Er denkt immer, da einer Glück und der nächste ist der Pech. Das gleicht sich schon wieder aus. Das Sein hat sich einmal als Glücksmarie oder Pechmarie oder irgendwas. Das eine gleicht das andere aus. Das ist doch nicht, dass der. Meine Güte! Gott erfährt sich genauso in dem Glücksliesel da oder Köhlerliesel. Lieselotte Pulver. Paul Hubschmidt. Ob jetzt die Züricher Verlobung oder die Münchner Freiheit. Keine Ahnung. Du nimmst es immer so persönlich. Ja, du redest doch davon. Dass die, du redest immer von denen. Ja, das ist schon persönlich genommen. Du siehst da wirklich einen, den es dann gut geht. Das ist meine Frage, genau. Ja, siehst du einen da? Ich sehe da viele, die sagen, es geht wunderbar. Sie sagen eben genau. Ja, dann würde ich sie in Ruhe lassen. Los, los in Ruhe lassen. Du bist ja ein Störenfried, wenn du da reingehst. Einfach mal Ruhe lassen. Die kommen von alleine. Im früheren Krieg oder in Ägypten, die Leute, die ist glaube ich so überzeugt, dass sie dafür sogar Krieg finden, dann kann man sie nicht in Ruhe lassen. Wieso? Lass sie doch in Ruhe, denn wenn sie alle tot sind, ist Frieden. Willst du hast wieder einen Amerikaner in dir, der sich einmischen will. Du weißt besser, wie es besser ist. Ja, Shit-Eaten. Ja, was, das wird doch ständig, das ist doch Thomas, das Krieg wird hört nicht auf. Jeder will den anderen zum Frieden führen, aber seinen Frieden aufdrücken. Ja, jeder kämpft für Frieden, jeder Soldat, jede Gruppe. Immer Frieden, Frieden, Frieden. Das ist der einzige Kriegsgrund, den jeder findet. Auch Ehefrieden, man muss sich daran arbeiten. Man muss sich erstmal abarbeiten, Krieg führen, damit man hinterher im Alter zufrieden leben kann. Zusammen, wenn man es durchhält. Ich meine, dann die goldene Ehrenurkunde, goldene Hochzeit, dann so Glück, super. Und dann die Diamanten, und boah, Junge, du hast echt, da, du hast aber Kraft. Mann. Wir haben ja eine Kneipe gehabt mit ganzen Hochzeiten, Todesvereinen und Ding. Eigentlich waren die Totenfeiern die besten, aber die goldenen Hochzeiten, die waren schlimm. Das Ehrenpaar. Und alles schadenfreudig. Glückwunsch. Jeder, gut, dass ich das nicht war. Durchhalteparolen, mach weiter, Soldat. Halt die Stange. Über Stalin gerade. Ja, genau. Also die Spielregeln in der Gesellschaft sind schon sehr komisch. Ja? Wenn einer sich scheiden lässt nach 4 Wochen, boah, das geht doch gar nicht. Ein bisschen länger hätte es ja gekommen. Ne? Rückeberger. Hat keinen Spaß gemacht. Das Leben ist nicht nur Spaß. Muss auch leiden können. Na gut. Nee, das ist wirklich. Ich würde sagen, es gibt genauso viel Freude wie Leid im Universum, aber heute so, morgen anders. Hm? Die Verteilung ist ungerecht. Da, wo du bist, ist immer Leid, oder? Das höre ich immer. Doch, die Freude ist immer da, wo ich nicht bin. Das Gras ist immer grüner, da wo ich nicht bin, da nämlich wo ich bin, ist immer was. Scheiße. Eigentlich so. Grundgefühl. Irgendwas stimmt nicht, ne? Aber da drüben, am anderen Ufer, da sehe ich, ich sehe es nicht gut, aber es ist weit weg, aber die sehen nicht so unlustig aus. Ja, die Hoffnung so, dass dann, wenn ich dann da drüben bin, dann gibt es den Fährmann. Der bringt mich rüber. Der Guru kommt und holt mich ab. Dann bin ich drüben, was mache ich dann? Gucke ich rüber, da war es ja auch nicht so schlecht. Nein, das. Gott, oh Gott. Was tun? Und das soll nicht aufhören. Oder hat es jemals angefangen? Create, Share, Remix. Das nennt man doch mal eine positive Aussage. Überhaupt Remix. Finde ich gut. Misch dich unter das Volk und schau mal. Wie beim. Gut. Irgendeine Frage da? Ja, bei dir. Ich habe einmal hier besessen, da habe ich schon mal eine Frage gefragt und seitdem besser nicht mehr. Oh. Das verstehe ich gut. Aber du bist ja wiedergekommen, das zeigt ja, schon. Das heißt ja. Das mache ich eigentlich für meine Freundin, ganz ehrlich. Du bist ja nicht umsonst da, du bist für deine Freundin da. Ja, auch ein bisschen für mich. Also. Aber ist gut, wenn man Freunde hat, die man vorschicken kann. Ja, absolut. Jedenfalls sind sogar zwei. Zwei Freundinnen. Gut, und haben die Fragen? Kleine zu Ende. Also das letzte Mal habe ich gefragt, ob du eigentlich als Kind still warst. Manche Tage schon. Entschuldigung, ich habe gefragt, wie du als Kind warst. Ach so, ich war still, ja. Wenn man meine Mutter gefragt hat, die sagt, der Junge, den höre ich nie, der ist nie da. Der muss still sein. Oder wenn ich ihn sehe, liest er in einem Magazin. Keine Ahnung. Aber wenn andere gefragt hätten, dann hätten die das Gegenteil gesagt. Aber meiner Mutter war ich lieber still. Die hatte einen. Handgelenk, das war sehr locker. Elastisch. Immer aus dem lockeren Handgelenk. Und meistens für meine Schwester. Das hat man, wenn man Geschwister hat. Und meistens auch Geschwister. Ich meine, wow. So, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist einfach schön, dich zu sehen. Und ich empfinde dich so anders als. Als letztes Mal? Also, du siehst sehr anders aus für mich. Du kommst ganz anders rüber. Ich komme rüber. Komm doch mal rüber. Hast du eigentlich auch im März gefeiert? Nee, im März habe ich nicht gefeiert. Du auch nicht? Nee. Alle Oscholanten, die ich frage, alle haben nicht im März gefeiert. Weißt du, was im März war? Ja, der Erleuchtungstag. 60. Jahrestag. Ja. Ich, der Nicht-Oscholand, habe mich für eine Woche darauf vorbereitet. Ich war nämlich in Goa, wo die Erz-Oscholanten sitzen. Da war ich auch um die Zeit. Ja, am Dimelo-Strand, wo die Trommeluntergänge sind. Da war ich auch ganz genau da. Ja, du warst da. Ja, aber ich war so krank, deswegen konnte ich auch nicht feiern. Ich war 15 Jahre nicht da gewesen und habe dann wieder die da sitzen sehen, die ich vor 15 Jahren war. Das war schon lustig. Die Figuren waren anders, aber Indian Times und das Trommeln war noch das gleiche. Diese Gänsemarsch vom Vimelo-Ding da über die Dinger rüber und dann sitzen. Es ist echt wie Kasperletheater. So diese Routine und das seit jetzt wie lange? Also Wahnsinn. Ich bin echt. Es ist wie goldene Hochzeit. Das nennt man Durchhaltevermögen. Na gut. Und die Russen darum, die wussten gar nicht, wie ihnen passiert. Mann, Mann, Mann. So, noch eine Frage zum. Ich habe echt mal das Erleuchtungserlebnis Oschos gelesen. Boah. Da war ich aber echt. Ich dachte, ja. Da muss besonders was gewesen sein, 53, weil ich wurde am 1. März gezeugt. 53. 12. Dezember geboren, ich habe genau gerechnet. Und dann 3 Wochen später Osho erleuchtet. Nicht anders. Das war so, der hat nur auf mich gewartet. Hunderte von Jahren hat er gewartet, vergeblich meditiert. Ja. Hunderte von Jahren, volle Power Meditation. Und jetzt, wo ich total aufgegeben habe, platzt mir der Knoten. Ich habe es genau gelesen. Ich liebe diese Geschichten. Immer wieder neu, immer frischer. Hunderte von Jahren hat er meditiert. Ich nie. Na gut, so jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir auch schon hinter uns. Ja. Ich kenne dich jetzt nicht, also du machst dich ja so lustig über die spirituelle Welt. Gibt es für dich eigentlich Menschen, die erleuchtet sind? Nee, hat es nie gegeben. Es hat aber auch deshalb nie einen Unerleuchteten gegeben. Das ist die frohe Botschaft. Weil wie kann aus einem, wo es keine Unerleuchteten gibt, Erleuchtete entstehen? Das ist meine Grundfrage. Das wäre mir ein Wunder. Weil finde erstmal einen Unerleuchteten und dann können wir darüber reden, ob der möglicherweise mal erleuchtet wird. Weil das ist die frohe Botschaft. Wenn es wirklich Erleuchtete gäbe, das würde ja bedeuten, es gäbe auch Unerleuchtete. Das ist die Hölle. Also ich habe hier die frohe Botschaft, es gibt weder noch. So oder so nicht. Also jeder, der denkt, er wäre, sollte sich das mal überlegen. Also ich mache mich eigentlich immer lustig, weil es ein Spaß ist. Ich muss mich gar nicht über lustig machen. Ich sehe einfach nur die Freude des Spaßes, das Sein, was so tut, als wenn. Es tut so, als wenn es nicht wäre, und dann tut es so, als wenn es wäre. Haben wir gelacht. Und ewig grüßt das Murmeltier. Und es murmelt sich ein im Bad. Ich bin nicht erleuchtet. Und der ist erleuchtet. Warum nicht ich? Ja, erleuchtet, das ist die Hölle, wa? Ja. Ja, die Kreuzung ist halt das No Way Out. Du wirst gekreuzigt an das also in das horizontale, menschliche, materielle, an das vertikale, geistige und in der Mitte das Gewahrsein, dieser Kreuzpunkt. Und da wirst du halt dran gekreuzigt und dann in der Ausweglosigkeit der Existenz verschwindest du in das Totenreich der Abwesenheit und du wirst wiedergeboren als das ewige Leben. Das ist doch super. Initiierung in das ewige Leben. Gekreuzigt werden an das, was du bist. Kein Entkommen dem, was du bist. Das sind Symbole. Finde ich gut, aber wollt ihr das? ist die Frage. Auch Jesus hat gesagt, Vater, kann der Kelch nicht an mir vorbeigehen? Auch er wollte das nicht. Aber er war nun mal der Auserwählte. Eine Menge Mu. Eine Menge Eckstein, du kommst dran. Wenn es dich trifft, dann trifft es dich. Also dieser Körper, der ist dann halt die Puppe, wo das Sein sich zeigt oder sich selbst zeigt, dass da nichts passiert. Also beim Tod stirbt keiner und beim Wachwerden wird keiner wach. Also wo das Sein wirklich von dieser Hypnose seiner selbst, was auch immer, sich enthypnotisiert. Weil die Schlange hypnotisiert sich ja von ihrem eigenen Schwanz, der vor ihr rumfummelt und denkt, da gäbe es eine zweite Schlange. Und der Seher ist verschieden von dem, was er sieht. Und dann, wenn er selbst mal, das ist Self-Abidance. Du beißt einfach mal rein und weißt, das ist ja gar nicht so verschieden von dir. Das tut weh. Aber es muss nicht wehtun, du kannst auch so schon sein, was du bist. Aber manche brauchen halt nur mal Beweise. Aber das tut weh. Also entscheiden Sie sich jetzt. Na, es ist wieder mal alles zum Spaß gewesen. Weil das Sein ist nicht mehr oder weniger gewesen, ob Jesus jetzt da am Kreuz oder nicht. Es war Teil der Unterhaltungsshow. Mehr und nicht weniger. Und alles, was man sagen kann, ist Teil der Unterhaltung. Vom Selbstgespräch dieser, was auch immer, absoluten Verbalisierung von sich selbst. War Honebelohnung. Gerade mit der Geschichte sein. Was ist in ein paar tausend Jahren, kennt dann noch irgendein Jesus? Oder in 100.000 Jahren? Es wird verschwinden, die alles entstanden, also hochgekommen ist und verschwinden wird. Also auch das wird weg sein. Als wenn nie was passiert ist. Wie auch immer. Also alle diese glorreichen Erleuchteten, und glorreichen Messias und glorreichen Dinge, das ist wie ein Pups im Wind für die Existenz. Die wurden nie gebraucht für etwas, aber es ist in dem Moment sehr wichtig. Und sehr entscheidend für Religionen und dann werden ganze Dynastien aufgebaut und was ich kann. Was ich kann. Mann. Und dann das Unmögliche geschieht, ein bayerischer Papst. Deutschland ist Papst. Oh, was ich kann. Und dann macht er Coitus Interruptus, der Arsch. Zieht sich vorher raus, bevor er fertig ist. Deutschland kann keinen Krieg gewinnen mehr, wenn der Papst schon nicht durchhält. Naja. So, in der Richtung. Ich will nur diese Irrelevanz, weil, also im Februar sind zwei Bücher, Worry and Be Happy und The Song of Irrelevance. Ich liebe diese beiden Titel. Also das absolute Lied der Absolutheit der Irrelevanz des Seins. Vollkommene Irrelevanz von passiert was? Ist was? Es wurde einmal. Ist was? War was? Ist auch ein guter Titel. War was? Ist was? War was? Ja, morgen macht der Kühler wieder auf, oder? Ja, macht er, aber ist was? Eigentlich nicht, aber jetzt. Eigentlich nicht. Ja. Ne, dieser. Ja. Ich meine, in dieser Stimmung, was soll's? Was ist der Syrien oder nicht Syrien oder irgendwas? Oder reg ich mich jetzt über die saure Sahne auf oder über Syrien? Soll ich mich entscheiden? Manchmal ist die saure Sahne wichtiger, als ob in Syrien ein Giftgas-Ding läuft oder so. Gerade weil es so nahe liegt. Und man hat gerade den Geschmack im Mund oder irgendwas. Man ist sowas unberechenbar, was gerade wichtig ist. Was einem gerade so auf der Pelle liegt oder rückt. Oder es ist Wahnsinn. Gut, so, weiter. Also dir passiert es schon auch noch, dass du dich irgendwie festbeißt in irgendeinen Wahnsinn halt. Ja, ich beiße mich in das Essen rein und schluck's dann auch noch. Nee, ich meine, wäre gedanklich irgendwas passiert oder lässt dich nicht los? Ich lasse mir den Spaß nicht verderben. Ich beiß mich auch mal fest. Und freue mich übers Loslassen. Oder auch nicht. Warum soll hier was anderes sein als da? Das hier ist genauso dumm wie da. Es war dumm, es ist dumm, es wird dumm bleiben. Jede Erfahrung ist eine Erfahrung der Dummheit. Du kannst das Wissen nicht erfahren. Fertig. Dumm gelaufen. Alles, was läuft, läuft dumm. Dummlauf. Es läuft alles falsch. Schon das Laufen, die Idee von Laufen ist falsch. Dann wo laufen sie denn? Und was läuft überhaupt? Und warum? Und woher? Haben die einen Knall? Seit dem Urknall nur noch Knall? Echo, Echo, Echo. Fertig. Ja, die Frage ist, wer muss das wissen, wie, was, wo, wohin und woher? Die Frage ist immer, macht es dich mehr oder weniger in deiner Natur? Ist das Wesen, das du bist, dadurch vermehrt oder vermindert, ob es jetzt das oder das weiß oder ob es das relevant oder irrelevant oder irre bist du sowieso, du hast dich eh verirrt und willst wieder nach Hause, aber es gibt keinen Weg. Du bist immer verwirrt und verirrt. Im totalen Irrenhaus des Seins. Das ist total irre hier. Dann möchtest du einen eigenen Doktor und du denkst, oh, der Doktor muss erleuchtet sein, der weiß, wie man heil wird. Der weiß ja auch niemals, dass er selber Insasse ist. Der ist verrückt, ne? Ja. Wer ist mehr Insasse? Der ist länger da als du. Du hast eine Chance rauszukommen. Der muss pensioniert werden. Gut. Weiter geht's. Ja, Freundin der Freundin. Nichts mehr. Du bist so weit. Deine Freundin. Bist du das? Ich hab damit nichts zu tun. Ich bin nicht mehr die Freundin. Ich bin noch nicht so weit. So weit kommst noch. Das ist schlimm, wenn man schon so weit ist, dann muss man das auch beweisen. Das ist anstrengend. Das ist wenn man wirklich ein Erleuchteter wäre, dann muss man ständig beweisen. Du musst dich auch so verhalten mit dem Scheiß. Wie verhält sich ein Erleuchteter? Musst dich erstmal reflektieren, zurückziehen. Was mache ich denn jetzt? Was gehört sich denn jetzt noch als Erleuchteter? Muss ich jetzt alle umarmen, die ich treffe, oder nur die zu was bezahlt haben vor mir? Wie handhabe ich das jetzt? Muss ich jetzt jede scheiß E-Mail beantworten, weil wenn ich eins nicht mache, dann bin ich ja wieder elitär oder so. Oder Fragen über Fragen. Also bleibt lieber dumm. Seid nicht so weit. Immer nah dran, aber nicht so weit. Es lebt sich freier, ich sag euch. Sonst musst du noch mit Tieren reden. Weil Franz hat das auch gemacht. Oder was haben die alle gemacht? Ja? Ramana ständig einmal um Berg am Tag. Muss man das als Erleuchteter? Muss man morgens um 7 schon still sein? Nach 5 Stunden Küchenarbeit? Ist man dann fertig genug, dass man sich hinlegen kann? Das kommt vom Comic lesen, glaube ich. Charlie Chaplin kommen. Diese ganzen Vorbilddinger, die man dann immer kriegt, du musst dann dich wie Ramana nur noch in Stille und Zölibat. Wie viel Zoll hast du schon? Weißt du nicht mehr. Muss ich jetzt auch mit 70 an Krebs sterben? Ja. Scheiße. Das ist meine Zukunft. Oder mit 59 wie Osho. Muss ich jetzt auch Lachgas nehmen, damit ich Freude habe? Das sind Fragen. Muss ich vorbereiten auf seine Stellung? Schon mal das Kleid aussuchen? Oder wie ziehe ich mich dann an? Das sind schwerwiegende Entscheidungen. Als in welcher, aus welcher Lineage möchte ich kommen? Das ist eine wesentliche Entscheidung. Will ich jetzt eine Ramana-Lineage oder eine Papaji-Lineage oder noch was Höheres? Aber geht ja kaum, oder ja. Doch? Auf welchem Strich soll ich laufen? Und welchen Backup-Typen brauche ich hier oben? So Backups. Was sind Backups? Ich bin in der Linie meines, guck mal, meine Meister, die sind etabliert, die sind konfirmiert von der ganzen Welt, die werden beachtet und ich bin in der Linie, also bin ich auch in der gleichen Autorität. Fertig. So, jetzt sag mal was. Dann greifst du mich an, greifst du ihn an. Willst du das? Ich bin blank. Die blanke Linie. Aus der Oma. Ja, wenn, dann müsste ich meine Großmutter gehängt haben, das stimmt. Die hat mich fertig gemacht. Gut. Hast du auch eine Oma? Hast du noch eine Oma? Da hast du Glück gehabt. Er aber nicht, vielleicht. Er dann nicht mehr? Er nicht. Gut, Fragen? Im Johannesevangelium steht, ja, bei den Abschiedsreden, da sagt Jesus den Jüngern, wenn ich gehe, sende ich euch quasi als Ersatz den Heiligen Geist. Genau, und an Pfingsten ist er gekommen. Und wieso das verstanden wird? Der Heilige Geist. Ja? Da ist, er sendet ihn, zum Beispiel die, man nennt es Shift of Perception im Englischen, also der Wechsel von Wahrnehmung. Mhm. Also er schickt ihn einen extra kleinen Schubs, Pfingsten, so einen Pfingstschubs. Und dann wechselt die Wahrnehmung vom relativen Körperlichen zum Geistigen. Das ist dann dieser Erleuchtungsding da. Da geht die Pimpanelle auf, Fontanelle. Da kommt so ein Zündlein raus. Das ist der Zündfunken für den Heiligen Geist. Bei Ramana nennt es man die Initiierung ins Licht. Also er spricht, er initiiert dich, indem er diesen kleinen Funken auf dieses, und wenn du bereit bist, weil die Jünger waren scheinbar bereit, die waren trocken genug, also ohne mehr Erwartungen ins Äußere, sie waren schon vollkommen vertrocknet. Ja, dieses Heuhaufen, Heu, es war nur noch heute da, nicht mehr gestern, nicht mehr morgen, wir waren im Eckart-Tolle-Zustand. In diesem Jetzt-Trockenheitsgefühl. Da fehlt dann nur noch so ein kleiner Funke und dann geht das Ding auf. Dann funktioniert es aber. Da kommt Funktionieren her. Das nennt man Funktionieren. Dann funktioniert es. Der mit dem Funken. Wenn man das zu früh, dieses Ding da rein, dann pufft es einfach weg. Weil da sind noch zu viele Tränen drin. Also die selbstmitleidige kleine Göttlein in einer Figur heult noch zu sehr um sich selbst, bemitleidet sich noch zu stark und deshalb dieser innere Heuler, der lässt das noch zu feucht sein. Da kannst du reinhauen, was du willst, da kannst du ganze Feuerball, irgendwas, da geht nichts. So komme ich mir manchmal vor. Aber bei den Jüngern, da hat er wahrscheinlich dieses Trockene gesehen. Und ich schicke euch dann den Funken. Maria ist dann ein paar Monate später auch noch dran gekommen. Maria Himmelfahrt. Hm? Oder Maria, nee, da ja, war auch sowas ähnliches. Meine, die ist trocken geworden, weil sie ihren Sohn am Kreuz gesehen hat und da ist ihr Herz, also das Selbstmitleid gebrochen. Und das hat sie vor. Also es ist ständig so eine kleine Vorbereitung. Sein bereitet irgendwas vor, damit der Funke dann auch auf das Trockene funkt. Und wie geht es dann auch mit der Dreifaltigkeit? Nein, ich bin ja schon über die Dreifaltigkeit gekommen. Ja, das ist ein anderer Spruch von ihm. Wenn er sagt, ich und der Vater sind eins, aber ich bin nicht der Vater. Ich und der Geist sind eins, aber ich bin nicht der Geist. Ich und der Sohn sind eins, aber ich bin nicht der Sohn. Ich bin das, was Herz ist. Also das Wesen an sich. Das sind der Hinweis dann im... Ist das auch im Johannes? Nee. Wo war das? Das war auch irgendwo. Wahrscheinlich spricht von Vater und vom Sohn, also von sich. Ja, aber er spricht von dem Wesen des Vaters. Ja. Das Wesen des Geistes und das Wesen des Sohnes, was er ist. Aber er ist nicht der Vater, der getrennt ist als Vater vom Sohn. Ist es dann nicht einfach so, dass es noch eine personifizierte Darstellung ist? Weil ja im Patriarchat das am einfachsten zu verstehen war. Nee. Vater heißt ja nicht Vater, ist nur das männliche Prinzip. Mhm. Das Geist ist das weibliche Prinzip und dann kommt aus diesen beiden Prinzipien kommt das Materielle. Also aus dem Ding. Es ist ja nicht, dass da Vater und Mutter oder irgendwas. Das kommt dann immer aus der Familie, mit Vater und Mutter. Ja, okay, das ist aber... Ich traue den Übersetzungen nicht, das ist das Problem. Weil da ist das männliche Prinzip, das weibliche Prinzip. In Indien ist das Lingam, das Lichtes, das in die Vagina, die Joni von dem Raum. Und das ist dann das weibliche Prinzip, wo der Lingam im Raum sie vibriert, also ihn durchdringt, schafft er materielle Universen von allen Möglichkeiten von Informationen. Das ist dann Information, das Lichtes, was das Lingam ist, wo dann das weibliche Prinzip, der Raum, die Joni, dann als vollkommener absoluter Raum ist für den absoluten Licht vibrierenden Lingam, also Vibrator. Das ist dann das, du bist also das Wesen des Vibrators, das Wesen des Raumes und dann die Vibrationen, die in dem Raum sich zeigen, als was immer du als Erfahrung hast. Und das ist also das männliche Prinzip, wäre das Vibratorsystem, der Raum ist die Vagina, das Weibliche und dann diese sogenannten Polaritäten von Informationen, die dann als Erfahrung sich zeigen. Das ist alles. Und das alles kommt aus dem absoluten Licht Parabrahma, der dann als erstes Lingam und dann das Licht sich im Raum vibrierend als Traum. Ja. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Und das ist alles hier das Resultat, dass der Vibrator... Ja, es ist so. Es ist einfach leicht. Da ist nichts Schweres drin. Man erfährt Schwere, aber sie ist nicht schwer. Man erfährt Leichtigkeit, aber sie ist nicht leicht. Es sind einfach nur verschiedene Erfahrungen, die sich als Vibration im Sein dann als dem Sein sich erfahrbar machen. Das ist wunderbar. Oder auch nicht. Nee, die Inder sind da sehr, also ich finde das super, dieser Penis, der als erstes Lichtpenis, Lingam da ist. Das ist überall. Der Arunachala ist dieser große Lingam, aber in jedem, was auch immer, Tempel gibt es dann diese Lingams, wo die Pujas und der wird auch ständig drauf rumgehauen, damit er nicht zur Ruhe kommt. Warum? Man weiß auch nicht, im Ramana Ashram, da sitzt der mumifiziert unter dem Lingam und der kommt, dann hauen die da oben diese Kokosnüsse ständig auf dieses Lingam drauf und die meisten wissen gar nicht, dass er da unten insulted sitzt. Vollkommen in Salz eingelegt, sitzt er da. Und die putschen und putschen. Und singen und singen. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. Bum, bum, bum, bum, bum. Ich liebe das. Und dann die ewige Yacht um die Wurst. Da wird alles aufgedreht. Es gibt nichts Schöneres, da zu sitzen und auch wenn hochspirituelle Leute reinkommen, ganz in weiß, und dann gucken, dann die liebe ich. Ich sitze da manchmal stundenlang und es ist Wahnsinn. So viele nah dran Leute habe ich selten gesehen. Das Wort finde ich gut, nah dran. Ja. kriegen Sie den Naht. Nahtram Drama. Den was? Nahtram Drama. Ich verstehe versteh dich nicht mehr. Er nuschelt immer, der Grieche. Pavlos, sag doch mal richtig auf Deutsch was. Er hat einen Durchbruch. Er ist durchgekommen. Der Durchbruch. Manche haben nur einen Appendix, aber manche haben auch einen anderen. Appendix. Ja, in der Richtung. Man vibriert sich so durch. Du trinkst, ich denke, du wirst das Zeug nicht los und trinkst immer noch. Man darf mir nichts erzählen. Du wirst Überdruck erzeugen. So. Noch was aus der Richtung? Hat einer das alles ab? Der ist alle verstanden jetzt mit dem Lingam und dem. Ich dachte, da kämen jetzt nochmal Nachfragen, so Biene Maya oder so. Ja. Wer hat wen befruchtet oder so? Ich muss auch eine Stichprobe machen. Ja, sag, jetzt wiederholen Sie mich bitte mal. Ja, das ist verrückt. Aber auch wenn man das jetzt versteht, das bringt auch nichts. Das ist wunderbar. Für einen Moment ist man mal... Wenn man sucht, ja, und suchen will, dann macht es noch so Spaß. Ja, habe ich vorhin ja gesagt. Man sucht, um nicht zu finden. Man fürchtet sich ja vorm Finden. Wäre ja furchtbar, wenn man finden würde. Hätte man nichts mehr zu suchen. Das ist genauso. Man müsste eigentlich nicht, wer sucht, der findet, sondern wer sucht, Gott sei Dank nicht findet. Willi. Na gut, noch irgendwas anderes, was ich klären könnte? Was gar nicht unklar war? Gut. Ja, wisst ihr, kommen sogar Babys daraus. Gut geübt dafür, ne? Ja, man sollte... Gut. Ja, mal da was. Ja. Was mich immer wundert, ist, dass sich der Verbesserungsgedanke so lange hält. Der hält sich ewig. Das ist der Liebesgedanke. Liebe will besser. Sonst gibt es ja gar keine Bewegung mehr im Universum. Es ist immer besser oder und möglicherweise ein bisschen Furcht drin, dass es nicht gut genug ist. Und dann die Liebe möchte es verbessern. Irgendwas. Das hält diesen Vibrator ständig am Vibrieren. Immer die Liebe. Immer ist die Liebe schuld. An allem. Am Guten wie am Schlechten. Also wenn man wem Schuld geben könnte, dann könnte man sagen, die Tendenz der Liebe. Die Tendenz der Liebe oder die Tendenz vom Zufrieden, weil das ist Synonym. Immer der Wunsch nach sich zu kennen oder... im Frieden mit sich zu sein oder alles das, was man denkt, zu brauchen. So. Und man versagt unendlich, weil man wird es nicht finden. Und jetzt sind wir bei Buddha gelandet. Man kommt immer wieder zu Buddha. Der absolute Versager. Da ist er. Hat er sich selbst genannt. Sogar Osho hat sich den Versager genannt. Nach Buddha. Der zweite Versager. Der was? Ja, aber nur damit sie daran versagen. Die machen das Ziel immer höher, damit sie merken, sie werden immer versagen. Es ist eine Religion des Versagens. Ist so. Das ist eine Technik. Es gilt ja dasselbe, wie man sagt, ich weiß, dass ich da nichts weiß. Also wenn man das Wissen immer weiter treibt, begreift man endlich, dass man nichts weiß. Aber dann weiß man immer auch zu viel. Dann bleibt ja immer noch ein Wissender über, der weiß, dass er nichts weiß. Ja. Und der fällt wieder auf das rein. Er versagt auch darin. Das ist ein unendliches Versagen. Das ist dieses Spiel. Ja, du kannst ja nur versagen, du wirst dich nie kennen. Es ist ein endloses Versagen. Ja. Absolute Versager. Versagen. So wie, dass man dann nicht versagt, dass man gewissermaßen still ist. Nein. Damit ist man ja nicht still. Man meditiert ja weiter, aber nicht mehr. Das ist dann erst Meditation. Vorher ist ja Suche. Ein Sucher, der mit der Erwartung, dass er beim Suchen was findet oder durch sein Tiefergehen oder was auch immer, dann zu dem kommt, was er ist, sondern dann ist Meditation, weil Meditation bedeutet Intentionslosigkeit. Da ist Tun ohne Intention. Da ist Handlung ohne Handelnder. Da ist Tun ohne Ziel. Diese Ziellosigkeit, die Meditation ist. Weil das ist die Art und dein natürlicher Zustand. Du bist, also ist das. Aber nicht, weil dadurch was herauskommen muss. Das Nächste. Und entsenden. Ohne Ende. Das ist dein natürlicher Zustand, Meditation. Du bist Meditation. Aber nicht ein Meditierender, der in der Erwartung, durch Meditieren einen Vorteil zu haben. Das nennt man das kleine Tier. Weil solange du noch über Frieden meditierst, möchtest du ja Frieden erreichen und einen Vorteil durch haben oder irgendwas. Und das ist keine Meditation. Leider. Meditation ist die Abwesenheit eines Meditierenden. Sorry. Wer stellt es dann fest? Du. Das war eine Fangfrage. Du bist ein Karussellbremser. Du stellst es fest. Ja, in dem einen ist Leid drin, da gibt es eine Schwere von Leid, ein Gott, der sich kennen will und dann durch sein was auch immer sich befriedigen, zum Leidfreien kommen möchte, und das ist Arbeit. Das ist dann so KZ. Arbeit macht frei. Das nennt man auch Konzentrationslager oder Ashram. Oder Ashram. Da sitzt man unter Hämorrhoidenfabrikationen. Und denkt, wenn man die Augen zumacht, kommt man durch. Aber du machst auch in den Ashram. Ich gehe gerne in Ashrams. Also auch in KZ. Ich liebe KZs. Ich hab nichts dagegen. Ich beschreibe ja nur, was dir passiert. Du heiratest ja auch in so eine Konzentrationslager einer Ehe. Du denkst, du kriegst da was bei raus. Nämlich ein Glücksgefühl oder irgendwas. Also alles, was du tust, auch eine Arbeit, die du dir aussuchst, denkst du, du kriegst da was. Nicht nur das Geld, sondern auch, dass dich irgendwas glücklich macht. Du bist ein ewiger Glücksritter. Und ein Ashram ist ein Versprechen zur Glückseligkeit. Und jeder leuchtet dir, verspricht dir die Glückseligkeit. Und du glaubst ihm, dass er dir was bringen kann. Also es gibt einen, der dir was verspricht und du glaubst ihm gern. Oder eine Lokation, ein Kraftplatz oder irgendeine Bar oder ein Puff für Männer oder Frauen. Das ist, darum heißt es ja die Freudenhäuser. Aber es klappt ja nicht. Aber irgendein Spiel muss man mitspielen. Nicht irgendein Spiel, dies ist dein Spiel. Du kommst aus dem Spiel nicht raus, weil du das Spiel bist. Du erfährst dich als Spieler und als Spielen und Gespieltes. Du bist eine Gespielin. Und manchmal ein Gespieltes. Und Gespültes. Spüle. Nee, ich wiederhole ständig, du kannst aus dem nicht entkommen, was du bist. Und du bist nun mal dieses, was immer das ist. Und du kannst nicht mit dir spielen. weil auch nicht mit dir zu spielen, spielst du mit dir. Und manche empfinden sich nun mal als Vergewaltigtes, aber du bist nicht das, nur das Vergewaltigte, du bist auch der Vergewaltiger deiner selbst. Du bist alles das. Nicht wahr? Das Gefühl ist, dass du tust immer das, was dir irgendwas aufzwingt als kleines Wesen. Aber du bist auch das Zwingende, das Zwingen und das Gezwungene. Wie auch immer. Und das, darum auch darauf hinzuweisen, bringt auch nichts, weil das Gefühl bleibt. Immer ein Blatt im Wind. Und immer macht man die Augen auf, obwohl man weiter schlafen will. Schon da, morgens fängt es an. Du kannst dich noch nicht entscheiden, wann du die Augen aufmachst oder wann du wach wirst, dieses Ding. Und dann denkst du hinterher, jetzt aber. Jetzt bin ich wach und jetzt gehe ich aber ran. Aha. Ich würde sagen, alle, die hier sitzen, die würden, wenn sie eine Entscheidung fällen könnten, nicht wach werden mehr. Morgens gäbe es kein Wachwerden. Oder wenn da Wachwerden ist, dass da ein Knopf ist und hier drücken, Welt weg. Das nennt man Verdrücker. Das ist auch eine Art von Meditation, weil manche, die wollen ja alles wegmeditieren. Verdrücker. Also das neue Wort für Meditierer ist Verdrücker. Ashrams sind ganze Drückerkolonnen. Constipated. Es gibt ja Ahushta Gita, zumindest gibt es da in 2 Monaten ein Buch, wo sie meine Sachen mit dem vergleichen, dann gibt es da was auch immer. Da steht genau ähnlich drin, ich habe immer gesagt, Meditation über dich selbst mit dem Ziel, dich kennen zu wollen, ist ein krimineller Akt gegen dich selbst. Eine kriminelle Handlung. Total kriminell, weil es leidvoll ist. Weil da in jedem Moment, wo du denkst, du könntest dich kennen, machst du dich zu einem relativen Objekt von Kennbarkeit. Und damit objekthaft. Das gleiche steht in dieser, da steht dann drin, why do you still shamelessly meditate? Shamelessly. Schamlos meditierst du noch über das, was du bist. Und wunderst dich, dass du leidest darunter. Du supernaturales irgendwas. Da gibt es doch ziemlich viele Ähnlichkeiten. Irgend sowas. Frag mich nicht, ich vergesse immer die indischen Namen, vergesse ich ständig. Atbhavuta Gushta. Oder Ashtavakra. Nee, nicht Ashtavakra war es nicht. Was? Ja, das Wahnsinnige ist, du meinst es wirklich total gut und du hast die beste Intention, aber auch die beste Intention ist scheiße. Wahnsinn. Die Intention zum Frieden schafft Krieg. Die Intention, sich wissen zu wollen, schafft Unwissenheit. Alles das und macht dich zu einem Objekt von irgendetwas, was leidvoll wieder ist, weil du bedingbar bist. Alles das ist, die Fallen sind so unendlich und so unausweichlich. Du stapfst immer wieder in den nächsten Scheiß rein. Mann. Und nicht reinzustecken, das ist die nächste große Falle, die Superfalle. Ja. Es ist doch wie beim Sisyphus, der über den Stein aufschiebt und dann kurz vor dem Ziel fängt er runter. Und das ist natürlich furchtbar, genauso wie Sisyphus. Ich würde die Sissi abschaffen. Romy Schneider hat mir auch nicht gefallen. Das ist alles Fuzzi. Sisyphusi. Nein, Sisyphus ist super. Das Bild. Alles das, was nein. Du jetzt sagst, ja. Von der ganzen Scheiße, von dem Allen, kommt man nie raus, kommst du nie raus, aus dem, befrühst du auch, befrühst du auch. Ich habe nicht gesagt, ist furchtbar. Ist es wenn ich das sehe, dass das so ist und damit unter Anführungszeichen Frieden mache, bin ich damit noch. Den Frieben brauchst du auch da gar nicht. Du brauchst aus der Scheiße raus, weil die Scheiße ist die Scheiße, die ist es. Ja, dann red doch nicht mehr drüber und bleib draußen. Dann ist es das nicht. Nee. Warum nicht? Weil dann gibt es immer noch einen Scheißer, der aus der Scheiße raus ist. Ja, den gibt's nicht. Klar gibt's den. Du hast doch gerade gesagt, dann bin ich aus der Scheiße raus. Die Scheiße. Das ist auch das zu viel. Egal was du sagst, ist Scheiße. Ja, aber auch das ist Scheiße. Ich sehe nur mehr, die so sehe ich nicht mehr. Ja, aber dann ist immer noch einer zu viel, der Scheiße sieht. Ich sehe nur mehr, es gibt nur mehr das Sehen. Ach Gott, oh Gott. Ich sehe nur mehr das ist eine ganz alte Technik. Ja. Dann ist dann Wissen, aber ohne Wissenden. Dann ist dann Schauen ohne Schauer. Das geht mir ganz ein Schauer rüber. Du bastelst schon wieder einen Vorteil. Die Frage ist, wer braucht den? Sag es. Sag's nicht. Sag es, ich sag's mit dem Ich. Die Bastelstunde hört nie auf. Hört euch das an. Wenn. Immer wieder bastelt man einen besonderen Umstand. Dann, wenn. Dann, bum, bum, bum. Und wer braucht es? Ich. Man gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpel ohne Stilzchen heiß. Ich höre zu. Höre ich zu? Ja. Ich höre ständig zu. Diese Revolution löst sich dann auf. Für wen? Für wen? Scheiße. Ach Gott. Für wen löst sie sich auf? Für wen? Für wen? Es gibt es nicht mehr. Oh. Für wen? Mich. Ja, es ist echt verrückt. Man kommt aus diesem Vorteils-Bastelstunde nicht raus. Keine Chance. Auch wenn man dann sagt, ich brauche keinen Vorteil mehr, das ist dann auch ein Vorteil. Wenn ich dann das alles durchschaute und wenn er nicht gestorben ist, quasselt er immer noch mit sich rum. Über seinen kleinen Vorteil. Aber es war gerade fast so, als hättest du den Vorteil, wenn er keinen mehr hat. Ja. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass auch er ihn nicht kriegen wird. Er ist schon der absolute Vorteil, dafür muss er nichts mehr erkennen. Der braucht ihn nicht. Weder braucht er ihn noch braucht er ihn nicht. Dieses ganze Wenn und Aber, das ist sein Sisyphus-Ding. Weil Sisyphus bedeutet, du rollst den Stein hoch, den Erleuchtungsstein, und oben auf dem Berg hast es geschafft. Und dann freust du dich so, weil du es geschafft hast und machst die. Dann rollt der Scheiße wieder runter. Und dann versprichst du beim nächsten Mal, dann roll ich den hoch und bleib ganz ruhig oben. Dann bin ich ein stiller Genießer beim nächsten Mal. Aber das Scheiße dauert so lange, ein ganzes Leben wieder, bis du den scheiß Stein da oben hast und hast total vergessen, was mache ich da oben. Hauptsache oben. Oh. Dann läuft es. Beim nächsten Mal. Und dann kommt wieder das und dann und wenn. Dann nicht mehr und ich dann, wenn ich das durchschaut habe. Oh, und dann bist du wieder am stemmst du das Ding da hoch da. Aber wir können gar nicht. Ich sag ja nicht, das ist doch der Geist, der ständig fummelt. Was soll er machen? Der Lingam muss vibrieren. Der Raum muss sich zur Verfügung halten. Ja, Ja, das ist. Auch der Raum kann nicht anders. Doch, er kann anders. Nee. Jetzt kommen wir noch zwei Raumwohnungen oder so. Hell's Kitchen kommst du demnächst. Das ist einfach die Natur des Lichtes, dass es vibriert, das ist die Natur des Raums, dass es ruhig bleibt und einfach sein lässt. Und dann gibt es da vorne diese Kain und Abel, die der eine ist Abel, der andere nicht. Der eine ist vorne, der andere nicht. Ja, Gott liebt den Abel, weil er Abel ist. Ne? Er ist Abel, Gott, pleasing Gott. Please in. Den Faulen, ja. Es ist. Der Geist, das ist bei Goethe, der Geist, der stets verneint und das Gute, ich bin der Geist, der stets verneint und das, das Böse will und doch nur Gutes schafft. Ja. Nein, nein, nein, nein, das Böse will. Stets das Böse will und stets das Gute schafft. Stets das Gute schafft. Ja, ja, man denkt immer, es ist umgekehrt. Ist aber nicht. Der will immer böse sein, aber schafft's nicht. Weil die Gutheit kann böse spielen, aber wird nie böse sein. Weil Gutheit ist die Natur Gottes. Und auch in seiner bösen Absicht kann er nur Gutes schaffen. Nämlich aus Guten kann nur Gutes kommen. Fertig. Frieden. Das ist das berühmte Shanti, Shanti, Shanti. Aus Frieden kann nur Frieden entstehen. Ist doch super. Aus dem absoluten Licht des Seins kommt ein kleines Lindenblein. Kommt die Eva, der Adam, Apfel, und dann hüpft er in der Eva, und dann bin ich auf dem Pott. iPod. Na gut. Gut, ja. Wir basteln uns ein Rettungsboot, die Arche Noah. Das ist die Erkenntnis, mich gibt's nicht. Noah, Noah! Dann kommt die Sinnflut, die Sinnesflut, wieder auf dich eingestürzt, sage, weil du bremst, da gibt's ja keinen Bremser mehr, da kommt die einfach auf dich zugerollt. Das ist ja nicht das Wasser, was kommt, sondern die Sinne überfluten dich. Gott. Das soll ja die Sündenflut gewesen sein. Die Sinnesflut. Nein, die Sündenflut. Ja, weißt du, die Sinne sind doch die Sünde. Ja, Sinneslust. Gott hat Lust auf sich. Das ist Sinneslust. Er möchte sich sinnlich erfahren. Das ist doch die Sünde Gottes, sich kennen zu wollen. Das sind hier die Auswüchse. Das sind die Nebeneffekte, die hier sitzen. Gott hat Lust auf sich. Und ihr müsst. Das sind die Blüten. Nein. Du könntest sogar Stielblüten. Stielblüten Gottes im Garten Eden. Eden. Aber Gott ist Paradies. Para. Vor diesem und jenseits diesem ist Gott, was Gott ist. Ist ein Paraoxe. Ja, Paradox. Paradeoxe. Er ist jetzt zum Ochsen geworden, aber er ist ganz bullisch hinten. Ist beim Börses immer. Bullisch oder iberisch? Iberisch. Na gut. Nee, aber zurückzukommen, das ist alles, was du hier siehst, das ganze Universum ist Gott in seiner Lust auf sich selbst, scheinbar. Sobald er sich kennt, möchte, also sobald er ein Ich, also Gott kennt, möchte auch das kennen, was Gott ist. Sofort fängt er an, den Scheiß zu bauen. Ist so, möchte sich sinnlich erfahren. Und weil er sich sinnlich erfahren will, schafft er sich eine Idee von sich, ein Image. Und dann macht er sich ein Bild von sich und das darunter leidet der Arsch. Meinst du, dann leidet er? So leidet er. Sobald er sich kennt, leidet er. Ist ein Leider. Ist ein Leider, ein Kenner. Hat hat er vielleicht Spaß? McKenna, der hat keinen Spaß. Ach, komm. Der hat nur Spaß, wenn er sich nicht kennt. Wer hat dann Spaß, du, wenn er sich nicht kennt? Du. Wissam jetzt wollte. Ja, was sonst? Ich glaub dir nichts mehr. Nee, nee, nee. Fall nicht rein. Du bist schon reingefallen. Ja. Du bist der Reinfall von Unterhausen. Ja, Oberhausen. Gut, gut. Aber die kommt immer noch. Als Kontrollmechanismus. Ich muss ja die Gelder eintreiben für dich, so das Jahr, wo du überstehst. Würde ich meinen Sabbat. Mindestens ein Jahr. Sabbatiere. Ja. Sabbatoni. Gut. Ich habe, ja. Aber heißt es dann so, wie du jetzt sprichst, dass die Menschheit sich so oder so gut entwickelt? Die entwickelt sich, aber kein kümmert. Kein kümmert. Bitte? Das kümmert keinen. Das kümmert keinen. Die Menschheit entwickelt sich ständig. Aber jetzt mal mich persönlich, meine relative Realität. Du entwickelst dich auch. Das Ende ist dann das Grab. Aber wirst, ich würde sagen, du wirst abgewickelt. Ja, genau. Das ist wie Prophezeiung. Neudeutsch. Neudeutsch ist Entwicklung, Abwicklung. Also wie man die DDR Insolvenz abgewickelt hat. Das sind so. Nee, ich meine so. Man wird dann entsorgt. Der Sorger wird entsorgt. Er hat seine Schuldigkeit getan und dann kann er Klappe zu, abgeschaut. War wieder nichts. Gibt es für dich eine Gruppe 2? Ja, gibt es als Idee. Ja, gibt's. Zu sagen, es gibt es nicht, das wäre ja, dann, wenn es sie nicht gibt, gibt es sie ja am meisten. Zu sagen, Gott gibt es nicht, dann gibt es ihn richtig erst. Dann muss es ja einen geben, den es nicht gibt. Also egal, was du sagst, ist scheiße. Also es stimmt nicht. Wie war das mit Nietzsche? Nietzsche sagt, es gibt keinen Gott und Gott sagt, es gibt keinen Nietzsche. Ganz berühmt. Ja, aber ich zähle immer meine Groschen. Das ist Kapitalismus. Zählt irgendeiner nicht hier? Ich zähle. Manche zählen täglich ihre Sorgen. Aber ich zähle lieber täglich mein Geld. Ist das jetzt Kapitalismus? Nee. Nee? Nur wenn ich Leute ausbeute. Ja. Ich denke, ich beute euch gerade aus. Ich sage euch ständig, ich kann euch nichts geben, ich bringe eh nichts, ich bin total irrelevant, das nennt man doch Ausbeutung. Dafür zahlt er was. Aber unser Geld wollen, genau. Wollen ist nicht, ich habe keinen gezwungen. Das ist, ich könnte sagen, freiwillig. Ich sage mal, die 12 Euro ist einmal Kino mit Popcorn. Und natürlich auch nichts davon. Popcorn ist weg, Film ist weg. Nichts passiert. So, das passt. Jetzt mal schön, dass die Frage ist, dass ich halt berücksichtige, gibt es natürlich auf der Erde Menschen, die unter schlechteren Bedingungen leben als ich. Inwieweit. Das ist jetzt ziemlich arrogant. Jetzt, wenn ich jetzt für irgendeinen Konzern arbeite, 12 Stunden, 15 Stunden am Tag. Also du bist jetzt der Kapitalist, höre ich gerade. Du zählst mehr als deine Groschen. Du denkst, du bist mehr wert als der Christ. Oder der andere kriegt zu wenig, weil du versetzt dich in seine Lage. Das nennt man Mitleid. Du leidest mit den Leidern, leider. Weil du dich da reinversetzt und dann das nicht haben möchtest. Ja, das nennt man Mitleid. Und wenn die Buddhisten dann halt im Compassion, also Mitgefühl, ach, dann ist es halt, Mitgefühl kennt kein Mitleid. Dann gibt es auch keinen, der zu viel oder zu wenig kriegt. Dann fühlst du mit dem ganzen Universum, aber das, da gibt es dich nicht mehr als Fühler. Dann bist du das. Weil Mitgefühl zu sein ist nicht erreichbar durch Mitleid, durch dass du irgendwas änderst. sondern Mitgefühl lässt nicht nur sein, es ist das, was ist. Deine Natur eigentlich, dein natürlicher Zustand. Aber nicht den, den du dir erarbeiten kannst, indem du eben irgendwas abschaffst oder veränderst oder Evolution dabei entsteht. Mitgefühl kennt keine Evolution. Mitleid kennt Evolution. Also wo Evolution der Versuch ist, durch Evolution von Menschheit Leid abzuschaffen. So Eckhart Tolle-mäßig, die neue Erde. Das wäre jetzt die... Und ihr seid alle aufgerufen, ihr wisst, ihr arbeitet jetzt alle an der Evolution von Menschheit und ihr dürft jetzt auch ein bisschen mehr bezahlen. Ich finde seine Taktik super. Ich bin auch neidisch. Wenn ich könnte, dann würde ich es auch machen. $1,000 für ein Wochenende. Ich sofort. Aber kommt ja keiner. Ich leide nicht darunter, aber ich bin neidisch. Aber ich leide nicht darunter. Ich war in Byron Bay, da habe ich dann so 40, 50 Leute da, australische Geizhäuser vor mir. 15 australische Dollar, das war damals 7 Euro oder so. Und dann Eckhart Tolle gleiche Wochenende in Brisbane. 1000 Leute, $1,000. Das ist die Relation. Und da war eine Frau da, die sagte, ich bin gerade aus Sydney gekommen, ich musste mich entscheiden, wo ich hingehe. Du bist billiger. Da dachte ich Eckhart. Das war ein Argument. Ich habe sie verstanden. Ich wäre auch zu mir gekommen. Statt zu Tolle. Und dann war ein Interview im Fernsehen von ihm, da haben sie gefragt, ah, Tolle, wie viel haben Sie bisher verdient? Ja, so 3, 4, 5 Millionen. Er wusste es nicht genau. Und was wollen Sie mit dem ganzen Geld machen? Ja, we are thinking about a foundation. Die schönste politisch korrekte Aussage, die man treffen kann. Ich hätte gesagt, was geht dich Arschloch, was das an? Meine, das sind so kleine Unterschiede. Ich würde das aber auch nicht tauschen wollen. Weil bevor ich politisch korrekt werde, ich glaube, da geht viel Wasser vom Himmel runter. Da heult das Ding da oben. Nee, ich kann ja auch nicht anders. Wenn ich hier keinen Spaß mehr habe, kann mir das ganze Geld oder auch nicht. Kriegt immer noch die Kurve. Nee, ist das verrückt. Tja, ja, so ist es. Aber es ist doch nicht ganz egal, was man macht. Also nee, ist nie egal. Man verdient da mehr als woanders. Oder weniger. Man sollte schon ganz egoistisch sein. Denk nur an dich. Dann denkt zumindest einer an dich. Nee, ich meine es so, wie es ist. Weil erwarte nicht, dass andere an dich denken. Also wenn wirklich nur jeder an sich selbst denken würde, ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Und nicht die anderen so hinbiegen möchte, wie er sie gern hätte. Das wäre schon mal, wenn du mich jetzt fragst. Das so, also die reine Nächstenliebe, weil man ist sich selbst der Nächste. Und das ist auch falsch übersetzt, es ist nicht die Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten nicht mehr als dich selbst. Das heißt es. Liebe den Nächsten nicht mehr als dich selbst. Weil sobald du einen den Nächsten mehr liebst, nämlich diesen hier, das ist der Nächste, mehr liebst als dich selbst, leidest du darunter. Das ist der Anfang von Leid. Es gibt immer das, ist das. Und das. Da kommst du sogar wieder. Tja. Liebe deinem Nächsten. Wenn ich mich selbst, also sozusagen egoistisch bin, Anführungszeichen. Das hat sogar Nisargadatte. Total selfish. verkaufe keinen Fisch. Weil das ist ein Missverständnis. Ja. Selfish. Das zu verkaufen dann und dann zu beweisen, wie man dann Mitgefühl und dann da, das stinkt. Der Fisch stinkt. Aber wenn du wirklich selfish bist, also die, dann bist du selfish. Dann bist du das, was das selbst ist. Aber du versuchst nicht zu verkaufen, irgendwem. Guck mal, wie viel Mitgefühl ich habe. Oh, ich fühle so mit dir. Komm mal her. Lass dich mal umarmen. Also meinst du, wenn es aus einem selber rauskommt? Es kommt nie aus einem selber raus. Es kommt immer aus anderen. Man wird immer getriggert. Das nennt man Neuronentriggerer. Das ist eigentlich Neurose in einem. Die Rose geht auf, wenn sie getriggert wird. Immer wieder frisch. Das Selbst wird nie getriggert. Das ist einfach nur, keiner weiß wo. Oder wo nicht. Keiner weiß, wo es ist und keiner weiß, wo es nicht ist. Das ist das, was selbst ist. Und das ist deine Natur. Wo du gar nicht mehr weißt, wo du bist und wo du nicht bist. Wo du absolut Ahnungslosigkeit bist. Weder weiß noch nicht weiß, was du bist oder nicht bist. Diese vollkommene Abwesenheit einer Idee oder Nicht-Idee von dem, was du bist oder nicht bist. Das ist dein natürlicher Zustand. Den kann man nicht kriegen. Durch irgendein Verstehen oder irgendeine Erkenntnis oder irgendeine Entwicklung oder eine Evolution von da nach B oder das sind alles Fehltritte. Also du wirst nie gut genug sein für die Gutheit selbst. Du wirst nie schlau genug sein für das, was Wissen ist. Du wirst nie genug haben, damit du der absolute Besitzer bist. Du kannst das ganze Universum beherrschen und kontrollierst gar nichts. Aber weil, wenn du bist, was du bist, bist du das, was das Universum ist. Du bist das, was alles bewegt, weil du die Bewegung bist. Das kannst du nicht durch irgendeine relative Bewegung erreichen. So oder so nicht. Also keine Evolution wird jemals dazu führen, also du wirst nicht dich zu dem machen, was du jetzt schon bist. Es wird dich immer nur in die Irre führen. Aber ist auch nicht schlecht, weil du hast ja nichts zu verlieren. Ein bisschen verirren. Ist ganz schön irre hier. Im Irrenhaus hier. Also ich kann übersetzen und sagen, es passiert doch nichts, Mensch. Macht doch nichts. Macht nichts. Es hat nichts Macht über das, was du bist. Alles, was dir bisher passiert ist, durch diese sogenannten relativen Phase deines sogenannten körperlichen Daseins, hat das, was du bist, nie verändert. Es ist immer noch genauso absolut unberührbar, unverletzlich und was auch immer, unveränderbar, wie es war, bevor du überhaupt geboren wurdest. Da ist da. Und ich kann nur darauf hinweisen, weil ich kann dich nicht zu dem machen, weil eh schon das ist, was du bist. Ihr Lutscher hier. Formtiere, die lutschen mir ein vorher. Es reicht mir, wenn ich euch sehe. Ich bin schon voll evolutioniert. Naja, so viel Spaß. Ja, noch Evolutionsfragen. Ich sage mal, in Frankreich fragen sie mal, la Evolution! Evolution! Revolution! À Paris, Revolution! La guillotine, total! Bang, bang! Franzosen sind echt eine Klatsche, ich sag. Revolution! Pompeux! Pompadour! Ah, Ich bereite mich schon drauf vor. Ja, ja. Das nächste Wochenende hier. Ich gebe mir das Schlimmste zum Schluss. Weiß ich ja nicht. Nee, muss ich nicht. Ich habe eine Übersetzerin. Die sitzt für mich. Eine Übersetzerin. Die heißt Anna Suya. Die wird für alles verantwortlich gemacht. Die wird gesucht. Anna Suya. Wie viel Su kriegst du? Aber die haben ja auch Euro jetzt. Anna Su. Also, na gut. Nächste Woche gucke ich mir nasse Pariser an. Feuchte. Das war mein Schulwitz. Mit 8 Jahren haben wir den erzählt. Weißt, stehst auf dem Eiffelturm, was siehst du? Und es regnet. Und dann haben wir uns totgelacht. Nicht London extra 3. Nein, nein, nein, nein. Oh, extra feucht, ne? Das war ja Cinzano extra 3. Mit der Olive. Ja. Mit der Olive? Ja, mit der grünen Olive. Ich dachte, das war Martini. Auch Cinzano. Wenn man kein Martini hat, dann auch Cinzano. Das war für die einfache Weise, oder? Für das einfache Volk. Für das einfache Blau ist blau. Ab dem 10. merkt man eh nichts mehr. Ist das Evolution? Heute blau, morgen blau. Das ist Revolution. Egalität. Frack-Italität. Einen Tee, das ist das Beste. Ja, immer noch nichts vom Freundeskreis. Ja. Hier nichts mehr. Wir haben wir schon ausgesprochen. Ne? Wir haben uns schon mal ausgesprochen. Ja. Reicht. Hinten auf der Bank. Nächstes Mal auf der Bank. Das ist revolutionär. Der Banker. Oder da? Ja. Mich würde vielleicht mal interessieren, man hört ja immer das Wort Reinkarnation, Karma, das liegt ja vor allem halt hier im Westen immer so auf der Zunge, so ziemlich schnell. Aber ich frage mich, was soll dann bitte schön reinkarnieren? Ja, Bewusstsein. Nennt man das. Das karmische Bewusstsein inkarniert immer wieder. Also es ist wie eine Kettenreaktion. Diese Aktion des Bewusstseins erzeugt die Reaktion des Bewusstseins. Die Reaktion ist die nächste Aktion für die nächste Reaktion. Also das Bewusstsein ist sehr reaktionär. Aber hat keine Aktien da drin. Es kann also nicht entscheiden, wie es reagiert auf sich selbst. Also dieser absolute Moment ist eine Aktion des Bewusstseins oder eine Reaktion auf alle vorangegangenen Momente und der folgende ist die Reaktion auf die sogenannten Dem. Also es ist eine unendliche Kette von Reaktionen auf sich selbst. Und das nennt man karmisches Bewusstsein. Aber jetzt zu sagen, die Reinkarnation von einem relativ kleinen, das ist natürlich... Gott sei Dank. Was soll das sein? Oder wer soll da reinkarnieren? Da hast du diese Frage, wer? Wer ist jetzt inkarniert und wer reinkarniert? Also was hier jetzt inkarniert ist, ist Bewusstsein. Was immer du siehst, ist Bewusstsein. Es gibt nichts außer Bewusstsein. Oder Energie, nenn es was immer. Eine Information von Energie. Und die wird wieder inkarnieren in etwas anderes, was dieser Moment entscheidet. Also aus diesem absoluten Potenzial dieses Momentes entsteht das Nächste. Und das ist wieder das Potenzial für alle die darauf folgenden, was auch immer. Und es gibt da keine, da passiert aber nichts, weil das Wesen dieses Momentes wird nicht verändert durch, wie es sich im nächsten Moment zeigt. Also das Wesen bleibt das Wesen, egal wie es sich zeigt. Es wird sich immer anders zeigen als Reaktion auf das, wie es sich gerade gezeigt hat. Aber dadurch verändert sich nicht das Wesen des Momentes oder der Energie. Also es hat nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen in der Art und Weise, wie es sich zeigt. Das ist alles. Und das nennt man karmisches Bewusstsein. Das sieht man, dass dieses Potenzial, also aus dem Potenzial das nächste. Und ja, es passiert nichts. Also bei all diesem, was passiert, passiert nichts. Das ist das Paradox. Es verändert sich ständig, aber indem es sich verändert, verändert es sich nicht. Im Wesen bleibt es, wie es ist. Obwohl es sich immer, also dieses Unwesentliche, wie es sich zeigt, macht dem Wesen nichts aus. Also das Wesen zeigt sich immer unwesentlich. Und alles, was du erfährst, ist unwesentlich. Weil es das Wesen nicht verändert. Also irrelevant. Für das, was du bist. Also es kann dich nicht vermehren, vermindern, verändern oder irgendeiner Art und Weise bedingen. Also das Nominale deines Wesens, die nominale Natur dessen, was du bist, wird immer nominal bleiben, das Hauptsächliche. Und durch das Nebensächliche nie bedingt sein. Also wie du dich träumst, nenn es Traum oder nicht träumst, und wie der Traum wird, wird das, was der Träumer ist, nicht verändern. Also nicht mehr, aber auch nicht weniger sein. Ja, weder mehr noch weniger. Nichts hat eine Konsequenz für das, was du bist. Es hat alles keine Konsequenzen. Dafür musste sie mal 40 Euro bezahlen an die Polizei. 60. 60 sogar. Wenn nicht sogar 65. Es wird immer mehr. Bei jedem Mal ist das. Da ist meine 6 davor. 6 davor. Ja, die 6 davor. Oh, 6? Das hast du nicht erzählt. Ja, ich war ja. Nach einem Tor ging sie raus mit dem Fahrrad und hat auch keine Konsequenzen, keine Konsequenzen. Kamen die Bullen, bang. Haben sie was getrunken? Ja, keine Konsequenzen. Dann musste sie blasen. Da war nichts drin, null. Da musste sie 65, 60 Euro bezahlen, weil sie nichts drin hatte. Noch niemals 0,2 oder so, weil sie sich verarscht fühlten. So sind die bayerischen Polizisten. Nichts drin, keine Konsequenzen. Ja, ich lüge öfter, aber nicht immer. So, wann denn? Was? Du lügst manchmal? Ich lüge immer. Ach so, aber dann. Hat schon jemals einer die Wahrheit gesagt? Was? Wo träumen weiter, liebe Mädchen? Mädchen, du bist doch noch niemals was? Was? Feuer fährt auf der Flucht und nee, nichts auf der Flucht. Ganz in Rot. Die 66er, das sind die schlimmsten. Schön, dass wir nochmal drüber geredet haben. Nicht, also evolutionär total falsch. Lasst euch nicht mit 66er rein. Das ist gut, jetzt hör auf. Das reicht. Die hat man früher in China ersäuft. Feuerpferde. Überhaupt die Frauen. Männer, naja. Die sind gleich in den Krieg geschickt worden. Alle 60 Jahre nur. Also, bringt ja nichts. Na gut. Hast du manchmal eigentlich jugendliche Zuhörer, also so 15-Jährige oder sowas? Eher nicht. Ist einer älter? Natürlich nicht! Ich dachte, ich spreche immer mit dem Ungeborenen. Ich war ungeboren. Ungeboren. Ja, wenn man von dem zu dem, ist doch ungeboren zu ungeboren. Wollte ich. 15 ist ja schon steinalt dann. Ja, oder nicht? Spreche ich etwa zu deinem Fleischhaufen da, der jetzt wie alt ist? Ja, ich frage jetzt einfach mal. Die Keule. Zur rechten Keule oder linken Keule? Oder welches Ohr hört besser? Was hört da? Wie alt ist dein Hause? kümmert das Auge das, wie alt es ist? Dein Daumen weiß mehr als du? Der Mittelfinger weiß mehr als du. Naja, hat sich dein Daumen schon mal beschwert, dass das ständig dein Daumen ist? Der Daumen ist vollkommen, der weiß gar nicht, dass er Daumen ist. Das ist eigentlich die Natur dessen, was du bist. Du bist, weißt gar nichts. Das ist Wissen. Dein Daumen ist Wissen. Du denkst. Das ist Denkste. Denki-Fieber. Ne? Das ist die Sprache hier. Die ist sehr alt. Altes Mädchen. Ja. Ihr Kinderlein kommt. Ich spreche doch gerade zum Ungeborenen sogar da. Das kriegt wahrscheinlich mehr mit als ihr alle zusammen. Das hüpft. Guck mal, sie hält schon, als ob es so hüpft da unten. Hüpfer. Ja gut, noch irgendeine Evolutionsfrage. Neue Erde oder so. So tief sinken wir nicht. Ja, ich wund, das. Naja. Aber man liest ja auch die Bibel. Oder was anderes. Eure Feste. Ja, mach weiter so. Plastik. Ja, noch was da hinten. Nichts mehr. Na gut. Noch wieder zu. Was? Dein 60. Geburtstag, oder? Wo ich den feiere? Da ist groß. Ich feiere den nicht. Ich gehe wohin, wo mich keiner kennt. Der Schock ist so alleine schon groß genug. Ja, bei den Eiern ist ein Schock, das weißt du. 12er-Packung oder ein 6er und 60 Eier sind ein Schock. Da kommen wir erstmal hin. Eiweiß. Schocktherapie. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal erlebe. Habe ich auch nichts für gemacht eigentlich. Eigentlich dagegen viel, aber dafür. Ja, haben wir alle. Wir haben uns alle dagegen entschieden, aber fragt uns einer? Nee. Kalender geht weiter. Kann man noch so viel Kalendula reinhauen? Hilft nichts. Was? Wegen älter werden? Ja, ein bisschen. Bei dir? Aussehen. Bei mir nicht, aber bei dir. Ach so, bei mir. Ich bin ja außerhalb der Reichweite. Das kann gar nicht mehr platzen. Das nimmt schon alles aus. Ego. Ego, Mann. Bevor wir einschlafen, der Hinweis, Mr. Gato oder was, also sei das, was du vor 100 Jahren warst. Nö, es gibt, sei das, was vor den zwei Flüssigkeiten ist. Das ist der Hinweis. Hat das ein Gesicht? Hat das eine Maske? Hat das jemals geschlafen? Ist das jemals wach geworden? Das war, in welchem Buch war das? Pointers oder so? Nee, ich glaube im 9. Stück. Im 9? Nee, in dem Bewusstsein und Absolute. Ah, Bewusstsein und das Absolute. Es kommt überall vor. Es kommt überall vor. Das nennt man ein Vorkommnis. Ein Vorkommnis, es kommt überall vor. Vor allem. Aber das Buch ist gut, nicht schlecht, das Bewusstsein und das Absolute, weil Bewusstsein ist schon ein Abziehbild des Absoluten. Verrückt, ne? Man denkt immer Bewusstsein. Was ist halt der Unterschied zwischen Bewusstsein und Verstand? Das ist ja auch immer so eine Frage. Mind and Spirit oder die. Das eine sagst du Verstand, damit du es beschuldigen kannst, dass es was gemacht hat, was nicht sein soll. Und wenn du einen Helfer brauchst, nennst du es Bewusstsein. Das ist was nicht verschieden ist. Also Gott, nennst du es Gott oder Bewusstsein oder irgendwas. Einmal betest du es an und einmal wirst du es verdammen. Einmal ist der Teufel und einmal der Gott. Aber im Wesen nicht verschieden. Nämlich Bewusstsein, ja, du brauchst immer nur entschuldigen. Oder Hilfe. Oh, hilf mir. Bitte, bitte, bitte. Super. Das Absolut ist so dumm. Diese eine Götze, schon das Bewusstsein ist eine Götze. Thomas Götze. Nee, Thomas. Heißt der Thomas? Mario. Mario Götze? Also ja. Mario Götze. Ich glaube schon. Aber es gibt da drin auch einen Hinweis, der danach wieder ein Stück in die Hilfe wird, so ungefähr, solange du alle Erfahrungen, das ist in einem Bewusstsein sind, alle Erfahrungen sind in einem Bewusstsein, dann ist ungefähr alles in Ordnung. Ja, dann ist, wenn du das nimmst, ist ja nicht alles im Bewusstsein. Wenn du Bewusstsein bist, kennst du ja kein Bewusstsein mehr. Dann weißt du ja gar nicht mehr, was Bewusstsein ist oder nicht Bewusstsein ist. Wenn es dich gibt und dann die Erkenntnis ist, dass alles Bewusstsein ist, ist ja eine relative Erkenntnis. Und die ist es bestimmt nicht. Das ist dann nicht mehr. Also da, wo du Bewusstsein bist, wo du Geist bist, kennst du keinen Geist mehr. Würdest du auch dich nicht als Geist bezeichnen. Der Geist sagt nicht Geist zu mir, sie sich. Hey Geist, gehen wir nicht auf den Seuchen. Ja, es, das nennt man Kleingeist. Götterstunde. Also wenn Gott sich anspricht, hat er ein Problem. Da hat er nämlich einen Ansprechpartner. Schlecht. Das ist schlecht. Da geht er so die erste subtilste Ehe mit sich selbst ein. Und die hätte er eher nicht eingehen sollen. Aber jetzt haben wir den Schlamassel hier. Gott mit sich selbst verheiratet. Und will eine gute Ehe führen. Er hat ja mal eine gute Intention, sage ich. Er möchte eigentlich immer Frieden in der Gemeinschaft. Aber desto mehr Frieden er will, desto mehr Krieg schafft er. Bescheuert, ne? Er will wirklich an sich arbeiten. Ob das jetzt Weib oder Mann, also wer arbeitet, ist egal. Aber Hauptsache, es wird gearbeitet. Und man steckt was rein in die Beziehung. Und man möchte auch einen Profit haben. Das ist ja eine kapitalistische Vereinigung. Man möchte den Anhänger so weit kriegen, dass er einen nicht mehr stört. Doch gut gesagt. Ne? Das ist das Ziel. Ja. Er müsste so sein, dass man ihn gar nicht mal merkt. Und nur dann, wenn man ihn mal brauchen würde, taucht er kurz auf. Das wäre die perfekte Ehe. Geld kommt von alleine, überwiesen. Man sieht ihn gar nicht eigentlich. Oder sie. Essen steht von alleine auf dem Tisch. Man muss sich auch nicht bedanken, dass sie gekocht hat. Super. Ne? Oder er kocht. Frau Roth. Der köchelt. Köchelt vor sich hin. Oh. Oh, habe ich ja Durst. Ja, man kriegt sich ja noch mit sich selber noch niemals ins Reine. Ne? Man möchte ja nur erläutert werden, weil man denkt, man stört sich nicht mehr. Das ist ja die innere Ehe. Ist so. Wenn ich dann erstmal wach bin, stört es mich nicht mehr. If you wake up, don't take it personally. Naja. Ja. Jetzt kommt irgendeiner mit sich selbst klar. Angeber vor. Immer? Er muss nur Chandro sagen, ich gebe dir nichts ab von meiner Million. Man ist ja so abhängig von Kleinigkeiten. Wenn man wieder nicht gemacht hat, was man sich so oft versprochen hat, möchte man sich an die Wand klatschen. Da gehe ich nie wieder hin zu dem Kai. Dann sitzt man da wieder. Ich sage auch immer, ich gehe zu Kai nicht mehr. Nicht denn bescheuert. Ja, eine Klatsche, ja, mehrere. Fliegen. Gut. Seufzerbrücke. Das ist immer die Brücke zum nächsten Moment. Man denkt immer, durch Seufzen kann man den nächsten besser ertragen. Das ist auch gut. Oder sich selbst. Ja. Brauchen wir nur noch den Casanova, der übereinläuft? Ja. Über die Bleidächer von Venedig oder wo waren wir? Venedig! Was für ein Venedig! Nee, nicht mit Dick. Venedig. Gut, da hinten noch eine Frage. Nee, alles Suppe. Alles Kasper oder Suppe? Hubbel. Beta. Wisst ihr, wir sind doch eins. Mit oder ohne Nagelschere? Hm? Ja, ja. Ja, wir haben noch. Wo waren wir denn? 8 Minuten. Achtung! Aufgepasst. Hat denn das Ding da keine Frage? So, matches in the bottle. Ich kann nicht anders. Ich sage, bevor ich einen Witz auslasse, bringe ich mich lieber um. Oder alle anderen. Freunde hat man sowieso nicht. Kann man nur Witze machen. Ja. Noch irgendwas von Johannes? Nein. War das eigentlich der Täufer oder der Säufer? Johannes der Säufer oder der Täufer? Nein, der Evangelist. Ach, der Evangelist. Ich bin evangelisch, ich muss den kennen. Katholen kennen die alle nicht. Evangelisten? Die haben so viele Listen. Morgen könnte auch wieder Listen ankreuzen. CSU ist immer nah dran. Darum werden, weil das ist die Liste der CSU, weil da steht christlich drin. Und jeder muss Gott wählen. Oder die kriegen kein Bein, kein Fuß in die Lücke. Wer wählt irgendeiner Grün hier? Was? Offene Wahlen. Wie offene Wahlen? Ich würde nur offene Wahlen machen. Jeder muss mit Gesicht dafür gerade stehen. Was? Die Grünen waren mir immer schon suspekt. Ich habe nie Spinat gemacht. Ihr habt aber auch Grüne da, ne? Ja. Die gehören jetzt langsam dazu, ne? Ja, sicher. Also. Ist nicht nur schlecht. Nicht nur schlecht, aber es kann einem schlecht bei werden. Vegetariertag und sowas, also die sind, das wird schlimmer wie ein Ashram in Deutschland. Du musst 5 Stunden meditieren, kein Fleisch essen. Ja, bei uns sind sie noch nicht in der Überzahlung. Du darfst nur grünen Strom nehmen. Das darf ich, ja. Muss ich aber nicht. Doch, musst du hier. Aber warum nicht? Doch, in Deutschland muss man alles. Das ist ein Mussland. In Schweiz darf man. Ein bedürftiges Land. Sehr bedürftig. Das ist bedürftig. Und Deutschland ist ein Mussland. Bad Mut, dat Mut, sagt man. Mustermann. Wir haben ja auch Personalausweise, weil wir Bedienstete der Regierung sind. Also Personal der... Darum bin ich ausgetreten. Ich kann mir gut vorstellen. Es ist... Keine Ahnung. Ja, ich schummle. Ich weise immer was vor. Ich weise mich aus. Wie will man sich ausweisen? Was für ein Wort, ne? Ich weise mich aus. Aus dem Irrenhaus kommt die Polizei. Weisen Sie sich mal aus. Bin ich denn der Doktor hier? Ich weise mich ein. Brauche einen Krankenschein. Weisen Sie sich mal aus. Eigentlich ist der Pass dein Krankenschein. Ne? Weisen Sie sich mal aus. Weisen Sie sich mal aus. Dass Sie keine Weise sind. Was sind Ihre Eltern? Im Knast, der verschuppt. Der was? Im Knast, der Strafgefangener, der ist verschuppt. Verschuppt? Ja, mit Freunden und mit Freunden. Sind alles Fische da drin? Verschuppt. Was zum Fisch da drin? Verschuppt. Dann nimmst du den Hund. Ab in Schuppen. Schub, schub. Schubkarung. Es ist in den letzten 5 Minuten ist immer nichts drin. Nochmal eine ernsthafte Frage zum Abschluss, damit man nicht so leer nach Hause geht oder so. Nochmal eine ernsthafte Frage. Oh. Ich komme gar nicht mehr raus. Ich habe nie angefangen und kann deshalb auch nicht aufhören. Es ist verrückt. Das ist die Verwirklichung ist die Meditation. Da gibt es gar keine Unterbrechung. Und du musst dich verwirklichen. Also es gibt gar keinen Raus aus Meditation. Weder rein noch raus. Und das ist dein natürlicher Zustand. Das ist totale Anstrengungslosigkeit. Du musst meist noch nicht mal die Augen zu machen. Ja. Stell dir vor. Da kommst du nicht rein. Leider muss jeder draußen bleiben. Da ist keiner drin. Ich bin nicht drin, ich bin das. Ich war da nicht drin, darum kann ich auch nicht rauskommen. Also alle, die da denken, die wären da reingekommen, die sind eigentlich verwaist. Die kriegen ein Verweis des Seins. Arroganz tut weh. Weil das ist so wieder Besonderheit. Ich bin besonders reingekommen. Und dann zu einer sagen, ihr noch nicht? Ich kann es euch aber zeigen. Mit mir kommst du rein. Auch ins Reine. Ja, das sind so die Verführungen. In den Schlangen. In dem Karl die Schlange. Ja. Mit mir kommst du rein. Ja, es ist, man, Der Teufel ist, sitzt nicht nur im Detail. Detail. Auch im Eichhörnchen. Ich weiß es nicht. Wuschelig. Wuschelschwanz. 20. Nee, aber ist das nicht. Alles, was du tust und der Versuch ist zwecklos. Vollkommene Fruchtlosigkeit. Jeder Versuch schafft es nicht. Und das ist eigentlich der Buddha, der da sitzt und versagt an allen seinen Techniken, an seinen Höhen und Tiefen und rein und raus und dann, was auch immer er erfahren hat. Einfach okay. Oder auch nicht. Aber trotzdem reinen Herzen genießen. HB rauchen. Der wird dann gleich in die Luft gehen. Greife lieber zu HB, dann geht alles wie von selbst. HB rauchen und genießen. Das waren noch Zeiten. Da habe ich auch noch HB geraucht. HB oder Reval. Eklig? Rothändle. Ja, Hindu-Dua. Ohne Filter. Mit Maiskolben. Das waren noch. Ich trinke einmal im Monat ein Pastis. Nur der guten alten Zeiten wegen. Das heißt ja Pastis. Weil nach 5 Pastis passt alles. Man trinkt es sich gerade, was nicht krumm war. Gerade deshalb. So, wenn ihr nichts mehr wollt, will ich auch nichts mehr. Also wer noch kommt gut, wie immer, hier.